بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Hamim. Bei dem deutlichen Buch. Wir haben es ja zu einem arabischen Koran gemacht, auf das ihr begreifen möget. Und gewiss, er ist in der Urschrift des Buches bei uns wahrlich erhaben und weise. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Sollen wir denn euch bei der Ermahnung unbeachtet lassen, weil ihr maßlose Leute seid? Und wie viele Propheten haben wir zu den früheren Geschlechtern gesandt? Und kein Gesandter kam zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig gemacht hätten. So haben wir solche vernichtet, die eine stärkere Gewalt hatten als diese. Und vollzogen hat sich das Beispiel an den früheren. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss, erschaffen hat sie der Allmächtige und Allwissende, der euch die Erde zu einer Lagerstatt gemacht und euch auf ihr Wege gemacht hat, auf das ihr recht geleitet werden möget und der Wasser vom Himmel in bestimmtem Maß herabkommen lässt. Damit lassen wir manch totes Land auferstehen. So werdet auch ihr hervorgebracht werden. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Und der die Paare alle erschaffen und euch an Schiffen und Vieh gemacht hat, was ihr besteigen könnt, damit ihr euch auf ihren Rücken zurechtsetzt und hierauf der Gunst eures Herrn gedenkt, wenn ihr euch darauf zurechtgesetzt habt, und sagt, Preis sei demjenigen, der uns dies dienstbar gemacht hat. Wir wären hierzu ja nicht imstande gewesen. Und wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. Und sie stellen ihm einen Teil von seinen Dienern als seinesgleichen zur Seite. Der Mensch ist ja offenkundig sehr undankbar. Oder hat er sich etwa unter seinen Geschöpfen Töchter genommen oder für euch die Söhne erwählt? Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt dessen verkündet wird, was er dem Allerbarmer zum Gleichnis zuschreibt, bleibt sein Gesicht finster, und er hält seinen Grimm zurück. Wollen Sie Allah denn jemanden zuschreiben, der im Schmuck aufgezogen wird und im Streit nicht deutlich wird? وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. Und sie machen die Engel, die sie ja Diener des Allerbarmers sind, zu weiblichen Wesen. Waren sie denn Zeugen ihrer Erschaffung? Ihr Zeugnis wird aufgeschrieben, und sie werden befragt werden. Und sie sagen, wenn der Allerbarmer gewollt hätte, hätten wir ihnen nicht gedient. Sie haben kein Wissen davon. Sie stellen nur Schätzungen an. Oder haben wir ihnen etwa vor ihm eine Schrift gegeben, an der sie sich festhalten könnten? وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Nein, vielmehr sagen sie, wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden. Und auf ihren Spuren sind wir recht geleitet. So haben wir auch vor dir in eine Stadt keinen Warner gesandt, ohne dass diejenigen, die in ihr üppig lebten, gesagt hätten, wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden, und auf ihren Spuren folgen wir ihrem Vorbild. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Er sagte, etwa auch, wenn ich euch bringe, was eine bessere Rechtleitung enthält als das, worin ihr eure Väter vorgefunden habt. Sie sagten, wir verleugnen ja das, womit ihr gesandt worden seid. Da übten wir an ihnen Vergeltung. So schau, wie das Ende der Leugner war. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Und als Abraham zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient, außer demjenigen, der mich erschaffen hat, denn er wird mich gewiss recht leiten. Und er machte es zu einem bleibenden Wort unter seinen Nachkommen, auf das sie umkehren mögen. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. Aber nein, ich habe diese da und ihre Väter genießen lassen, bis die Wahrheit und ein deutlicher Gesandter zu ihnen gekommen ist. Als nun die Wahrheit zu ihnen gekommen ist, sagen sie, das ist Zauberei, und wir verleugnen ihn. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Und sie sagen, wäre doch dieser Koran einem bedeutenden Mann aus den beiden Städten offenbart worden. Verteilen etwa sie die Barmherzigkeit deines Herrn? Wir verteilen doch unter ihnen ihren Lebensunterhalt im diesseitigen Leben und erhöhen die einen von ihnen über die anderen um Rangstufen, damit die einen von ihnen die anderen in Dienst nehmen. Aber die Barmherzigkeit deines Herrn ist besser als das, was sie zusammentragen. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Und damit die Menschen nicht eine einzige Gemeinschaft werden, sahen wir davon ab, sonst hätten wir wahrlich denjenigen, die den Allerbarmer verleugnen, für ihre Häuser Decken aus Silber gemacht und auch Treppen, auf denen sie hätten hochsteigen können, und Türen für ihre Häuser und Liegen, auf denen sie sich lehnen können. Und weitere Zierde. All das ist aber nur Nießbrauch des diesseitigen Lebens. Das Jenseits bei deinem Herrn ist jedoch für die Gottesfürchtigen bestimmt. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان Wer für die Ermahnung des Allerbarmers blind ist, dem verschaffen wir einen Satan, der ihm dann zum Gesellen wird. Und sie halten sie wahrlich vom Weg ab, und diese meinen, sie seien recht geleitet. Wenn er dann schließlich zu uns kommt, sagt er, O wäre doch zwischen mir und dir eine Entfernung wie zwischen Osten und Westen, ein schlimmer Geselle. Heute wird euch, da ihr Unrecht getan habt, nicht nützen, dass ihr an derselben Strafe teilhabt. Bist du es etwa, der die Tauben hören lässt oder die Blinden und diejenigen recht leitet, die sich in deutlichem Irrtum befinden? فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Sollten wir dich vorher fortnehmen, so werden wir doch an ihnen Vergeltung üben. Oder wir zeigen dir, was wir ihnen angedroht haben. so haben wir ja die ganze Macht über sie. Halte also fest an dem, was dir als Offenbarung eingegeben worden ist. Gewiss, du befindest dich auf einem geraden Weg. Das ist wahrlich eine Ermahnung für dich und dein Volk, und ihr werdet befragt werden. Und frage, wen von unseren Gesandten wir vor dir gesandt haben, ob wir anstatt des Allerbarmers andere Götter eingesetzt haben, denen man dienen soll. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Und wir sandten bereits Moses mit unseren Zeichen zu Pharao und seiner führenden Schar. Er sagte, Gewiss, ich bin der Gesandte des Herrn der Weltenbewohner. Als er nun zu ihnen mit unseren Zeichen kam, lachten sie sogleich über sie. Und wir zeigten ihnen kein Zeichen, das nicht größer gewesen wäre als das vorhergehende. Und wir ergriffen sie mit der Strafe, auf dass sie umkehren mochten. Und sie sagten, O du Zauberer, rufe für uns deinen Herrn an aufgrund dessen, was er dir anvertraut hat, dann werden wir uns wahrlich recht leiten lassen. Als wir dann die Strafe von ihnen hinwegnahmen, da brachen sie sogleich ihr Wort. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة Und Pharao ließ unter seinem Volk ausrufen. Er sagte, O mein Volk, gehört mir nicht die Herrschaft über Ägypten und auch diese Flüsse, die unter mir strömen? Wollt ihr denn nicht einsichtig sein? Oder bin ich nicht besser als dieser, der verächtlich ist und sich kaum deutlich äußern kann? Würden doch Armringe aus Gold auf ihn herabgeworfen oder die Engel mit ihm als Begleitung kommen? Er fand sein Volk leicht zu beeinflussen, und da gehorchten sie ihm. Gewiss, sie waren ein Volk von Frevlern. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Als sie uns Kummer bereiteten, übten wir an ihnen Vergeltung, und so ließen wir sie allesamt ertrinken. Wir machten sie zu Vorgängern und zu einem Beispiel für die späteren Geschlechter. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ Und als der Sohn Marias als Beispiel angeführt wurde, Da brach dein Volk sogleich in Geschrei aus. Und sie sagten, sind unsere Götter besser oder er? Sie führten ihn dir nur zum Streiten an. Nein, vielmehr sind sie streitsüchtige Leute. Er ist nur ein Diener, dem wir Gunst erwiesen und den wir zu einem Beispiel für die Kinder Israels gemacht haben. Und wenn wir wollten, könnten wir euch wahrlich zu Engeln machen, die zu Statthaltern auf der Erde würden. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Und er ist wahrlich Wissen von der Stunde des Gerichts. So hegt ja keinen Zweifel an ihr und folgt mir. Das ist ein gerader Weg. Und der Satan soll euch ja nicht abhalten. Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind. Und als Jesus mit den klaren Beweisen kam, sagte er, ich komme ja zu euch mit der Weisheit und um euch einiges von dem klarzumachen, worüber ihr uneinig seid. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Gewiss, Allah ist ja mein Herr und euer Herr. So dient ihm. Das ist ein gerader Weg. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Doch wurden die Gruppierungen untereinander uneinig. So wehe denjenigen, die Unrecht tun, vor der Strafe eines schmerzhaften Tages. Erwarten sie nur die Stunde, dass sie plötzlich über sie kommt, ohne dass sie merken? Die Freunde werden an jenem Tag einer des anderen Feind sein, außer den Gottesfürchtigen. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. O meine Diener, keine Furcht soll heute über euch kommen, noch sollt ihr traurig sein. Ihr, die ihr an unsere Zeichen glaubtet und uns ergeben wart, geht in den Paradiesgarten ein. Euch und euren Gattinnen wird Freude bereitet. Es werden ihnen Schüsseln aus Gold und Trinkschalen herumgereicht. Darin gibt es, was die Seelen begehren und köstlich für die Augen ist. Und ewig werdet ihr darin bleiben. Das ist der Paradiesgarten, der euch zum Erbe gegeben worden ist für das, was ihr zu tun pflegtet. Darin habt ihr vielerlei Früchte, von denen ihr esst. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Gewiss, die Übeltäter hingegen werden in der Strafe der Hölle ewig bleiben. Sie wird ihnen nicht herabgesetzt, und sie werden darin ganz verzweifelt sein. Nicht wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie sind es, die Unrecht getan haben. Und sie rufen, O Malik, dein Herr soll unserem Leben ein Ende setzen. Er sagt, Gewiss, ihr werdet hier bleiben. Wir sind zu euch mit der Wahrheit gekommen, aber den meisten von euch ist die Wahrheit zuwider. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Oder haben sie sich eine Sache ausgedacht? Auch wir können uns etwas ausdenken. Oder meinen sie, dass wir ihr Geheimes und ihre vertraulichen Gespräche nicht hören? Ja doch, unsere Boten sind bei ihnen und schreiben alles auf. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Sag, wenn der Allerbarmer Kinder hätte, wäre ich der Erste derjenigen, die ihm dienen. Preis sei dem Herrn der Himmel und der Erde, dem Herrn des Thrones. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. So lasse sie schweifende Gespräche führen und ihr Spiel treiben, bis sie ihrem Tag begegnen, der ihnen angedroht ist. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون der im Himmel Gott und auf der Erde Gott ist. Er ist der Allweise und Allwissende. Und segensreich ist derjenige, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, gehört, der das Wissen über die Stunde besitzt und zu dem ihr zurückgebracht werdet. Und diejenigen, die sie anstatt seiner anrufen, verfügen nicht über die Fürsprache, außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt. Und sie wissen es. Wenn du sie fragst, wer sie erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss Allah. Wie lassen sie sich also abwendig machen? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون Und bei seinem Ausspruch, O mein Herr, gewiss, das sind Leute, die nicht glauben. Übe Nachsicht mit ihnen und sag Friede. Sie werden es noch erfahren.